Nacht des 30. Januar 1933. Zwei SS-Offiziere. Nun sind wir oben. Imposant gewesen, der Fackelzug. Gestern noch pleite, heute schon in der Reichskanzlei. Gestern pleite, ja, heute Reichsadler. Und nun kommt die Volksgemeinschaft. Ich erwarte mir einen seelischen Aufschwung des deutschen Volkes in allergrößtem Maßstab. Erst muss noch der deutsche Mensch rausgekitzelt werden aus dem Untermenschengesindel. Was ist denn das überhaupt für eine Gegend? Keine Beflaggung? Wir haben uns verlaufen. Meinst du, das ist gefährlich hier? Ein anständiger Volksgenosse, der wohnt nicht in so einer Baracke. Ist auch nirgends Licht. Die sind nicht zu Hause. Die Brüder sind. Meinst du, die bekicken sich den Anbruch von Dritter Reich aus der Nähe? Jen war mit Rückendeckung. Ist das nicht die Gegend, wo der Kanal lang geht? Weiß ich nicht. Da haben wir an der Ecke so ein Marxistennest ausgehoben. Hinterher haben sie gesagt, es war ein katholischer Lehrlingsverein. Alles Lüge. Kein Einziger hat einen Kragen um. Meinst du, der schafft die Volksgemeinschaft? Er schafft alles. Was ist das? Emma, bist du's? Da sind sie. Hilfe! Hilfe! Blutrot leuchten sie im Lichte der Fackeln auf. Hart und klar hebt sich aus weißem Grunde das schwarze Hakenkreuz. Der Wind lässt die Fahnen knattern. Unendlich ist die Kolonne der heranrückenden Freiheitskämpfer, auf deren braunen Hemden der Fackelschein gespenstisch hin und her huscht. Die Fahnen hoch, die Reihen festgeschlossen. SA marschiert mit ruhig festem Schritt dem Morgenrot deutscher Freiheit entgegen.